Lektion 3. Hören Sie ein Interview zum Thema Zeitarbeit. Teil 1. Guten Tag, Herr Schenk. Sie sind Leiter dieser Randstad-Zweigstelle. Können Sie uns mal kurz sagen, was eigentlich Randstad ist? Ja, Randstad ist ein weltweiter Personaldienstleister mit dem Hauptsitz in Amsterdam. Wir haben hier in Deutschland den Hauptsitz in Eschborn in der Nähe von Frankfurt. In Deutschland haben wir 247 Niederlassungen mit ungefähr 1500 internen Mitarbeitern und 20.000 Mitarbeitern, die für uns bei unseren Kunden arbeiten. Wir bieten unseren Kunden je nach Bedarf und Marktsituation verschiedene Personallösungen. Wir sind, ja, es geht aber um Zeitarbeit. Ah ja. Und wer sind Ihre Kunden? Was für Firmen haben Sie hauptsächlich als Kunden? Also natürlich, je mehr, desto besser. Und wir arbeiten auch wirklich mit fast jedem zusammen. Das gibt uns natürlich der Markt auch an verschiedenen Stellen vor. Da, wo Automobilstandorte sind, ist natürlich dieser Bereich stärker. Da, wo Chemiestandorte sind, ist der Bereich stärker. Ja, und Ihre Kunden, Sie sagen Kunden. Ihre Kunden sind doch nun auch die Menschen, die die Arbeit suchen, oder? Ja klar, also die Kunden sind auf der einen Seite die Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Und die Kunden auf der anderen Seite sind natürlich unsere Mitarbeiter. Humankapital nennt man das ganz nüchtern betrachtet. Wir sagen immer, die Mitarbeiter sind, ja, sind unsere Goldstücke und eben auch unsere Kunden. Ja, und warum kommt jemand zu Ihnen, um Arbeit zu suchen? Was sind denn so die Hauptmotive? Ja, die Mitarbeiter, die bei uns nach Arbeit fragen, suchen aus den verschiedensten Gründen die Zusammenarbeit mit einem Zeitarbeitsunternehmen. Zum einen, weil sie Zeit überbrücken wollen. Zum anderen, weil sie derzeit nichts anderes finden. Als nächstes, um den Wiedereinstieg zu finden. Oder um uns als Sprungbrett zu nutzen für eine feste Anstellung, um nach der Bundeswehr sich zu orientieren oder erstmal zu wissen, was will ich überhaupt, in welche Branche will ich überhaupt. Manche auch, weil sie nicht gern lange bei einem Unternehmen arbeiten, sondern gerne mal was anderes kennenlernen und so die Möglichkeit haben, mal ein Jahr hier zu arbeiten, mal ein halbes Jahr dort zu arbeiten und so weiter. Und wie viele Kunden werden dann fest in die Betriebe übernommen, also dauerhaft angestellt? Können Sie das ungefähr in Prozent ausdrücken? Das ist natürlich saisonbedingt. Das ist natürlich auch branchenbedingt. Aber wir haben so bundesweit eine Übernahmequote im kaufmännischen Bereich zwischen 40-60%. Ja, und im gewerblichen Bereich zwischen 25-40%. Das ist ja relativ hoch. Das ist sehr hoch, ja.